Ja, das sowieso. Hauptsache, ich kann erstmal praktische Erfahrungen genau, sammeln. Ganz genau. Also, Glückwunsch nochmal, Meta. Schön, dass du dich nochmal gemeldet hast. Und gerne. Allzeit gute Fahrt wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Julia. Ja, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Nächste Woche sind wir wieder da. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr, Radio 1 Live in der Fernsehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, tschüss.